Hallo, seht's mir nach, ich bin nicht vorbereitet auf diesen Redebeitrag, denn bis vor wenigen Stunden wusste ich noch gar nicht, dass ich ihn halten muss. Deswegen will ich versuchen, meine Gedanken kurz geordnet rüberzubringen. Wir haben in mehreren Beiträgen hier gehört, was die erste bittere Erkenntnis von vielen Menschen ist, die mit der Polizei zu tun haben. Zum Beispiel, du hast ein schlimmes, gewalttätiges Problem und das ist schlimm. Du rufst die Polizei und du hast ein zusätzliches, schlimmes, gewalttätiges Problem und das macht das Ganze noch schlimmer. Diese Erkenntnis ist so banal, wie sie auch alt ist. Diese Kämpfe gegen rassistische Polizeigewalt, die existieren in kolonialistischen Gesellschaften und kapitalistischen Staaten seit Jahrhunderten. Ich möchte konkret den Blick in die USA wenden, auf einen von 100.000 von Aktivistinnen und Aktivisten, die dagegen gekämpft haben und heute noch kämpfen. Er ist sehr alt inzwischen, heißt Mumia Abu-Jamal und er ist erneut in einer sehr gefährlichen Lage. Eine Genossin verteilt hier gerade Flugblätter, glaube ich, wo das nochmal ein bisschen genauer beschrieben ist. Er ist im Knast seit 1981. Er hat sich Zeit seines Lebens gegen rassistische Polizeigewalt organisiert, zuerst als Mitbegründer der Black Panther Party, später als freier Journalist und seit 1981 als sogenannter Gefängnisanwalt und Journalist aus Gefängnissen. Er ist, wie gesagt, fast 40 Jahre in Haft. Es steht eigentlich seit 2 Jahren an, dass er endlich sein neues Verfahren bekommen soll, was ihn, wenn es denn stattfände, ziemlich schnell freibringen würde, könnte. Aber es wird immer wieder massiv verhindert. Es werden ständig jetzt unter der Corona-Pandemie Eingriffe gemacht in die ganzen Abläufe. Und er wartet und wartet. Und seit gestern wissen wir, dass er an Corona erkrankt ist. In einem Knast, der wie viele amerikanische Gefängnisfabriken absolut überbefüllt ist, in dem viele Menschen mit sehr langen Haftzeiten in sehr hohem Alter sitzen. Er selber ist jetzt 66, aber er ist in seiner Station einer der Jüngeren. Ihr müsst euch das mal vorstellen, Leute, die 20, 30, 40 Jahre gesessen haben. Sie haben keinerlei medizinische Versorgung. Ihnen sind in den letzten 3 Monaten, glaube ich, pro Gefangener 6 Masken ausgeteilt worden. Ihnen ist der Besuch gestrichen worden und jegliche Freigangsmöglichkeiten. Und das sind Schutzmaßnahmen in kapitalistischen Gefangenenfabriken, um Leute vor Corona zu schützen. Mumia hat inzwischen Corona, er wird nicht behandelt. Sie lehnen auch eine weitere Untersuchung ab, das wissen wir. Also wir persönlich wissen es erst seit ein paar Stunden, aber in den USA ist das seit Freitagnacht bekannt. Es gibt jetzt so eine Blitzaktion, die Behörden, die dafür zuständig sind, mit Anrufen und Faxen unter Druck zu setzen. Es sind hier gerade Flyer verteilt worden in Deutsch und Englisch. Wäre super, wenn ihr euch daran beteiligen könntet und in den nächsten Tagen vielleicht mal ein bisschen Auge darauf habt. Wir wollen auf jeden Fall durchsetzen, dass die Gefangenen dort zumindest mal getestet werden auf Corona in den Knästen und dass sie dann eben auch, was möglich ist, an Behandlung kriegen. Weil, genau, natürlich geht es auch um die Freilassung. Es geht... Ich beschließe das Ganze mit ein paar US-amerikanischen Parolen. Free Mumia, free them all. Defund the police, abolish prisons. Vielen Dank.